Auf dem Tisch liegen Joints, ja, gib ihm. Du bist stoned, aber reicht nicht, gib ihm. Ja, komm, puff mal das Zeug, ja, gib ihm. Bitte nicht zu viel, aber nein, komm, gib ihm. Auf dem Tisch liegen Joints, ja, gib ihm. Du bist stoned, aber reicht nicht, gib ihm. Ja, komm, puff mal das Zeug, ja, gib ihm. Bitte nicht zu viel, aber nein, komm, gib ihm. Die Party ist voll, alle sind drauf, Hacke. Chip, chip, chip, Kibbels gerollt. Die Leute hauen heute auf die Kacke. Wird mies weggedrückt. Wir machen die Menschen verrückt. Das Ace wurde neulich gepflückt. Geh vorwärts, kein Minus, ich denk kein zurück. Chico Monfair, ja, komm und klar. Heute gibt's viel Pada. Sie kommen uns her, wollen nur mehr. Eures hat nichts geballert. Mucho stapelt Scheine. Meru schreibt die Reime. Plano gibt noch Teile. Alle sind JGB. Meru, der Bitter, mein Flow ist zu Killer. Ja, du bist verliebt. Die Chayas sind hungrig auf Meru. Ich sage, komm, bon Appetit. Schau mal, du siehst, Meru mies fehlt. Meru bist und dich schießt auf alle, die beneiden. Meru seine Reime will Scheine. Brauch keinen, mach alleine. Sie sagt mir, Meru, du hast. Ich schätze, ich stemme deine Flows und zu krass. Zu mir kommt sie angefangen wie ne U-Bahn. Scheiß auf weißen Bruder, puff mal das Zeug. Sie sagt mir, Meru, du hast. Ich schätze, ich stemme deine Flows und zu krass. Zu mir kommt sie angefangen wie ne U-Bahn. Scheiß auf weißen Bruder, puff mal das Zeug. Ja, gib ihm. Auf dem Tisch liegen Joints, ja, gib ihm. Du bist stoned, aber reicht nicht, gib ihm. Ja, komm, puff. Das Zeug, ja, gib ihm. Bitte nicht zu viel, aber nein, komm, gib ihm. Auf dem Tisch liegen Joints, ja, gib ihm. Du bist stoned, aber reicht nicht, gib ihm. Ja, komm, puff mal das Zeug, ja, gib ihm. Bitte nicht zu viel, aber nein, komm, gib ihm. Jage die Batzen, sie sagten, der Meru wird platzen. Und heute wird alles gefickt, sogar Junkies, der Digga, wo schäm ich beim Natzen. Weil meine Lieder machen auf und bra. Scheine in Lila im Hotelzimmer. Und schreibe die Reime für Para, weil Para ist alles. Aber der Meru ist hungrig, doch Bruder, du weißt ja, der Bitter, der kann es. Mel me flow. Ich weiß genau, du willst mich kopieren. Aber meine Rhymes, mein Style ist anders, Bruder, hör mal auf, das zu probieren. Warum nicht? Meine Fans so lieben. Meine Stimme ist am Ballern wie eine Karla, ist zu gefährlich. Und die Leute sind am Sabbern, aber mein Damar guckt doch immer wieder aus. Mein Name wird geschrien und die Girls hören nicht auf. La, la, la, la. Meine Stimme ist am Ballern wie eine Karla, ist zu gefährlich. Und die Leute sind am Sabbern, aber mein Damar guckt doch immer wieder raus, mein Name wird geschrien und die Girls hören nicht auf. Auf dem Tisch liegen Joints, ja, gib ihm. Du bist stoned, aber reicht nicht, gib ihm. Ja, komm, puff mal das Zeug, ja, gib ihm. Bitte nicht zu viel, aber nein, komm, gib ihm. Auf dem Tisch liegen Joints, ja, gib ihm. Du bist stoned, aber reicht nicht, gib ihm. Ja, komm, puff mal das Zeug, ja, gib ihm.